werteten die Attentate mit 77 Toten als Terrorakt. Es ist der Albtraum aller Eltern. Bei einem Wohnungsbrand in Saarbrücken sind am frühen Morgen 4 Kinder ums Leben gekommen. Die Mutter konnte nur noch das Baby retten. Sie und der Vater mussten ihre anderen 4 Kinder im Alter zwischen 4 und 7 Jahren zurücklassen. Die Polizei sucht nun nach der Brandursache. Fest steht nur, das Feuer brach in der Wohnung selbst aus. Es sieht nicht gut aus für das geplante Betreuungsgeld. Die 11 Länderfamilienminister von SPD und Grünen sind geschlossen dagegen. Die Familien würden nämlich dann auf ihren Rechtsanspruch der Kindertagesförderung verzichten. Weniger statt mehr Bildung sei die Folge, so die Begründung. Das Warten für alle Fußballfans hat ein Ende. Am Abend ertönt der erste Anpfiff für die 50. Saison in der ersten Fußball-Bundesliga. Um 20.30 Uhr empfängt Borussia Dortmund Werder Bremen. Seit 10 Jahren bestreitet der deutsche Meister traditionell das Saisoneröffnungsspiel. Noch nie hat der amtierende Champion seither das Auftaktmatch verloren. Hitradio Ohr. Einfach näher dran und besser unterwegs. Der Verkehrsservice. Präsentiert von Fischerkleidung, dem Spezialisten für Landhausmode. Rüsten Sie sich schon jetzt für das Oktoberfest mit Trachten und Dirndeln von Fischerkleidung in Schweighausen. Staus und Behinderung, liebe Autofahrer. Eine Meldung von der A5 Basel Richtung Karlsruhe zwischen Achern und Bühl. 3 Kilometer stockender Verkehr und es wird geblitzt auf der B36 zwischen Rastatt und Bietigheim im Waldstück. Allen unterwegs, gute Fahrt, schönen Abend. Im Galopp durch die Hölle und im Gesicht ein paar Kratzer. Wie geht's dir? Du bist auf Sendung. Willkommen beim Charlie 2000. Aha. Charlie 2000. Aha. Charlie 2000. Aha. Charlie 2000. Let's go! This is a sound of all. Oh, oh, oh, ow, oh, oh, oh. Oh, mehr so verschossen in deine Sommersprossen. Burli, Burli, Burli. Heute strahlende Aussicht. Fun in the sun. Fun, fun, fun, fun in the sun. This is the best radio station of these 45. Could be a number one. Radio on. We'll be right back. Wir kommen wieder. Ich hoffe, Sie haben die gleiche Meinung von dieser Sendung wie unser Mitarbeiter Axel Schweiß. Das ist ja der Hammer. Na, hatten Sie bei Ihrem letzten Einkauf auch Parkplatzprobleme? Wurden Sie schlecht beraten? Und haben nichts gefunden? Dann kommen Sie lieber gleich nach Achern, denn hier finden Sie genau das, was Sie suchen. Achern, Ihre Einkaufsstadt mit Herz. Mitten in Baden. Schau mal, Schatz, ich habe unser altes gefunden. Und hier liegt mein noch wie neu. Und da hinten steht meine ausgediente. Du hast das Zeug zum Reichwerden. Denn bei eBay wird aus Ungenutztem bares Geld. Und an diesem Wochenende als privater Verkäufer 100 Auktionen kostenlos einstellen. eBay, mein Ein für alles. Sie möchten eine Immobilie verkaufen, wissen aber nicht wie und schon gar nicht mit wem? Dann fragen Sie doch einfach uns, die Immobilienmakler der Volksbank Offenburg. Wir haben langjährige Erfahrung, Marktkenntnisse und Kompetenz für den erfolgreichen Verkauf Ihrer Immobilie. Die Immobilienmakler der Volksbank Offenburg. Volksbank Offenburg Immobilien. Maximum Clubbing, die Radio Show live aus dem Codex Club Achern. Urban Mashup Sound, Electropop, House, die Hot Tunes von den Plattentellern dieser Welt. Wir bringen das Clubleben direkt in dein Wohnzimmer. Jeden Freitag mit DJ Rockhounds and Friends, Vision Factory, DJ Tarzan, Miami Ice, Cool Times, DJ Metric, Paula PK, Alex Christensen. Maximum Clubbing, immer freitags ab 23 Uhr, live aus dem Codex Club Achern. Hier auf Hit Radio Uhr. Der Chef. Sander Paul. Kommt selbst. Jean-Paul. Hey, yo, Jean-Paul. Yo, yo. Mr. Dancehall himself. Live in Offenburg. 22. Dezember. Baden Arena. Jean-Paul. Seit 10 Jahren die Nummer 1 in Dancehall und Hip-Hop. Tickets bei reservix.de. Und als Support-Act geben wir Ortenauer Newcomern eine Chance. Egal ob Band oder Solokünstler. Wir bringen dich ins Vorprogramm von Jean-Paul. Jetzt bewerben bei Hitradio Ohr. Jean-Paul. Rotkäppchen. Großmutter, warum hast du denn so einen dicken Bauch? Schinkengulasch ist im Angebot. Nur morgen bei Netto Markendiscount. Frisches Schinkengulasch, das Kilo für nur 4,44 Euro. Und frische Pfifferlinge, der 400-Gramm-Korb für nur 2,99 Euro. Netto Markendiscount. Und da sind wir wieder, live aus dem Stadion. Nach dem vierten Drittel steht es immer noch unentschieden. Der Schiedsrichter wirft die Münze. Doch was macht er denn? Er wirft die Münze direkt ins Publikum. Danke, das reicht für die Anzahlung für meinen neuen Mercedes. Ja, recht hat er. Schließlich gibt's bei S&G Automobil AG mit die günstigsten Autos in der Region. So ein Blödsinn. Münze werfen. S&G Automobil AG in Aachen, Kehl, Wolfach und Offenburg. Hallo Nachtschwärmer, da bin ich wieder. Jetzt kommt's ganz dicke. Gottes furchtbarer Zorn wird uns heimsuchen und der ist vielleicht sauer. Verheerende Stürme peitschen das Land. Die Erde bricht auf. Lodernde Lava ergießt sich über ihr Antlitz. Und wer zahlt wieder die Zeche? Der kleine Mann. Jetzt kann nur noch einer helfen. Charlie 2000. Er weiß, wie man Krisen meistert. Er ist die Fackel, die das Dunkel vertreibt. Er ist stärker als alle anderen Superhelden. Sein Lächeln kann Katastrophen verhindern. Sein Anzug macht ihn unbesiegbar. Seine Frisur kann das Universum retten. Rettet die Welt. Seid bereit. Ja, seid ihr bereit? Euch ein Programm voll auf eurer Wellenlänge. Und that's crazy. Da geht die Post ab. Schnallen Sie sich an. Action total. Freitag und da geht's wieder volle Kanne ins Wochenende. Und gleich zu Beginn hier mit Ryan Adams und David Guetta. Those were the best days of my life. Let's get ready to rumble! Oh my God! I know it ain't fair. Only ball I drop. New Year's, Times Square. The world is mine. Six cents, I see the seven cents. Now baby, let's get started for life. We can get started for love. overcome. I believed and became it. Now I'm here to claim it. I hustle anything, you name it, name it. I went from evictions to food stamps, to bagging work, wet and damp, to a passport flooded with stamps. Now it's Foley everywhere I land. Two passports, three cities, two countries, one day. Now that's worldwide. If you think it's a game, it's play, darling. We shouldn't waste any more time. Let's get it started. Let's get it started. Don't think about Let's it. Let's get it started. You know I'm gonna make it alright, alright. Auch nicht schlecht, Pitbull und Shakira. 19.27 Uhr, willkommen. Wir haben heute 80er, 90er Spezials wieder. Und er ist wieder da, meine Plage. Al, heute bist du nicht willkommen. Heute will ich nur Junge hier sehen. Ich war auch mal ein junger Mann. Jung genug, um 4 Touchdowns zu schaffen in einem einzigen Spiel. Oh komm, ist schon lange her. Aber dann warf die Dunkelheit ihren roten Schatten über das Land. Genau. People of the world and every nation. Das war beeindruckend. In dieser Sendung werden die Naturgesetze außer Kraft gesetzt. Alles klar. Dreh das Radio auf. Until you wake up Saturday afternoon. It's wrong. Friday. We'll be right back. Whistle Baby, ha! Dankeschön an Flowrider. Yeah! Das ist ein Power ins Wochenende, Nachtschwärmer. Die doofe Witze-Ecke. Dollar, die volle Dröhnung, Action, Bier und Silikon. Okay, die doofe Witze-Ecke. Im Kindergarten. Ein Kind kuschelt mit der Erzieherin. Fragt das Kind, sag mal, hast du auch einen Busen? Erzieherin, ja, na klar, alle Frauen haben einen Busen. Darauf das Kind, kannst du deinen morgen mal mitbringen? Dann ist es gemütlicher. Oh, oh. Das war schon mehr gewöhnt, ha? Haben wir noch einen? Ruhe. Haben wir noch einen? Ja. Montagmorgen im Waschsalon. Sagt der BH und ein Slip unterhalten sich in der Waschmaschine. Sagt der BH, ja, das war eine furchtbare Nacht. Dauernd waren irgendwelche fremden Hände und Zungen in mir. Ich bin völlig ausgeleiert. Und wie war es bei dir? Oh, nix los, tote Hose. Ich war die ganze Nacht im Handtäschchen. Dankeschön. Das fängt ja wieder gut an. Mach Schwimmer. Keine üblichen Mittel. Schwester? Keine Ahnung, was daran so toll sein soll. Himmlische Zeiten für Nachtschwärmer. Every single day. sagt ihr dazu, Nachtschwimmer? Paul Kalkbrenger mit Police. Praktisch der Teppich, der Musikteppich von Paul Kalkbrenner und Police liegt oben drauf. Hey, super. Wir haben 19.39 Uhr. Willkommen. Jetzt ist auch die Kelly da. Kelly Bundy, hallo. Tja, das Motto der Familie Bundy heißt, sie sehen uns, sie beleidigen uns, sie kriegen einen Arschtritt. Hey Leute, aufgepasst. Hier ist der absolute Hammer für euch. Ist nicht wahr. Auf Maximum, auf Maximum. One, two, three, together. Paul von Dijk, lass ihn rennen. Alle, die sich noch zugeschaltet haben, willkommen. Hello, baby. Wo ist die Party? Party! In den Das ist die Fortsetzung. Paul van Dijk mit Rihanna. bei mir entwickelt sich wieder was nach Schwärmer. Mit meinem Freund Al. Das ist immer doch das Gleiche. Ich wollte ihn jetzt beruhigen, aber ich spreche mit deiner Frau. Lass die Finger von meiner Frau. Du, ich will ja nur, dass sie sich beruhigt. Jetzt komm, Al. Ach, red keinen Scheiß, da passiert schon nichts. Ja, das weiß man nicht so genau. Bei You're listening to Radio. In fundamental social upheaval. An, laut, stark, ganz toll. Wenn Sie wollen, auch gleich. Nach dem Werbeblock. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Apotheker, Apotheker, Apotheker, Apotheker, Apotheker, Apotheker, Apotheker, Apotheker. Atemberaubende Pferde, sportliche Höchstleistungen und ein unglaubliches Ambiente. Das ist die Galopprennbahn in Iffezheim. Pferderennsport der Superlative mit den erfolgreichsten Rennpferden Europas. Erleben Sie ein in Deutschland einmaliges Rennspektakel. Die große Woche vom 25. August bis 6. September mit dem Longines-Großen Preis von Baden. Am 2. September auf der Rennbahn Iffezheim. Tickets und alle Infos auf www.baden-racing.com. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer hat die schönste Küche im ganzen Land? Das Küchenatelier Eschbach und Edmonds in Lahr, Schwarzwaldstraße 93. Musterhaus Küchenfachgeschäft. Küchen ganz persönlich. Maximum Clubbing, die Radioshow live aus dem Codex Club Aachen. Urban Mashup Sound, Electropop, House. Die Hot Tunes von den Plattentellern dieser Welt. Wir bringen das Clubleben direkt in dein Wohnzimmer. Jeden Freitag mit DJ Rockhounds and Friends, Vision Factory, DJ Tarzan, Miami Ice, Cool Times, DJ Metric, Paula PK, Alex Christensen. Maximum Clubbing, immer freitags ab 23 Uhr, live aus dem Codex Club Aachen. Hier auf Hit Radio Ohr. Wichtige Durchsage an alle Wasserratten. Wegen anhaltender Hitze bitte im Strandbad Achensee abkühlen. Hier gibt's die coolen Drinks, tolle Speisen, Live-Musik, Live-Sportübertragungen, super Kinderaktionen. Und das alles am Achensee. Mehr Infos unter strandbadachensee.de. Hitradio Ohr präsentiert 200 Jahre Reifmedien. Die Zeitung hat Geburtstag. Feiern Sie mit. 7. September, Marktplatz Offenburg. Sag mir quando, sag mir. Seien Sie Teil eines unvergesslichen Open-Air-Konzertes mit Dieter Thomas Kuhn im Zentrum der Stadt. Wir freuen uns auf Sie. 7. September, Marktplatz Offenburg ab 18 Uhr. Tickets bei Geschäftsstellen der Mittelbadischen Presse. Alle Infos unter www.stadtklang-open-air.de. Hitradio Ohr gratuliert und lässt die Korken knallen. Für uns ist das Radfahren eine Leidenschaft. Und das werden Sie merken. Fahrradmagazin Offenburg. Alles rund ums Rad. Und noch viel mehr. Infos unter fahrradmagazin.de. Und hier eine Nachricht für den Fahrer des roten Sportwagens vor uns mit dem Heckaufkleber. Wer bremst, verliert. Der gerade mit 220 Sachen auf der A1 Richtung Bremen brettert. Glückwunsch. Ihr Führerschein hat 6 Monate Erholungsurlaub in Flensburg gewonnen. Wir hätten ja gerne persönlich gratuliert, aber Sie reagieren ja weder auf unser Blaulicht noch auf Martin. In 3 Kilometern wartet deshalb unser Empfangskomitee auf Sie und übernimmt die Siegerehrung. Sie erkennen die Kollegen übrigens an den feierlichen Uniformen und der blauen Festtagsbeleuchtung. Achso, und am Nagelbrett, ne? Mit Radio erreichen Sie immer die Richtigen. Radio geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Heute Abend, Codex Club in Aachen. Connection complete. Ja, heute im Codex. Immer donnerstags, freitags, samstags geöffnet ab 22 Uhr. Heute ist die Mini-Rock-Party. Das muss man machen, solange es noch schön Wetter ist. Zumindest gute Temperaturen. Für alle Mini-Rock, für alle Ladies und Gentlemen. Jetzt kommen nämlich mehr Gentlemen im Mini-Rock. 10 Euro Freiverzehr. Yeah! Da, da. Codex Club in Aachen. Connection complete. Morgen Samstag, die 3. Schaumparty im Codex. Morgen Samstag. Extra Schaumbereich. Wer normal ausgehen will, ohne Schaum, ohne Nässe, kein Problem. Alles getrennt. DJ Loveless, Funky D und DJ Johnny F. Morgen.

genau 20 Uhr Gas eben. Willkommen Nachtschwärmer. So, das war unser erster 90er Spezialmix. Mann, was geht denn da ab? Hitradio auf FM. Yo, you're listening to In the Mix, 1 hour of pure music. We got not one DJ, but two. He'll rock the house for you. Wochenende. Einfach näher dran. Nichts für schwache Nerven. Mit Lara ist es jetzt vorbei. Aber ich habe eine neue. Sie heißt Carmen. Hey Girl, ich weiß noch, als ich dich das erste Mal sah. Ich kam in dein Geschäft und du warst da an der Bar. Mit einer schönen roten Rose im Haar standst du da. Girl, damit ich deinen Namen weiß, hast du gesagt, dass du Carmen heißt. Zwei, drei Piccolo lügen ich. Verliebt in die Augen sahen. Damals sagtest du, mein verrückter Sex kostet extra. Mein Kumpel will mich wandern, wenn er dich kam in die Samenbank. Ich geb ihm zwei, drei Kinnhaken. Du hast gesagt, dass du mich magst, dass du nicht fragst, nur handelst. Und das ist ganz bestimmt nicht wegen dem Geld. Such dir einen Stern aus, ich besorg ihn für dich. Du bist das Ein und das Alles für mich. Die sagen, der Abend wird unser. Eine halbe Stunde ist zu wenig Zeit, bis ich dich wiedersehen kann. Vergeht mir Ewigkeit, ich kann das nicht. Ich kann nicht warten, ich weiß, du wartest auch. Ich halte die ganze Nacht Wache an deinem Gartenzaun. Doch du kommst nicht, ich stehe da umsonst. Ich sehe Anwälte, Ärzte, Lehrer und sonst nichts. Die Männer gehen ein und aus, abtören. Du gehörst mir, du bist meine Frau. Jetzt gibt es kein Erbarmen. Du gehörst in meine Arme. So soll es sein. Ist gut, das ist stark. Mega Power direkt aus der Kiste. Das ist nur ein Teil des ganz normalen Wahnsinns. Das ist Showtime! Action! Action! Die größte Action nur für dich. See, I don't understand why you keep peeping me. When you don't even like me, you're after me and my man. Don't think you're stressing me, 'cause your lies don't excite me. No, no, never thought, never thought, never loved, never knew that you would do this to me. Do this to me, try to ruin me, be my enemy. Never thought, never thought, never thought that you would act as if you're cool with me. So why you looking at me? My song, but it's okay, 'cause either way, my final ring is. to show the whole world what I do. Now I'm turning the camera back on you. Same spotlight that once gave me fame. Trying to dirty up witness me. No, no. Never thought, never thought, never thought. Never knew that you would do this to me. Do this to me. Try to me. Be my enemy. Yamadon on with the usually. That you so, Nacho, ich hatte ein kleines technisches Problem und habe meinen Freund Al jetzt gefragt. Aber das werde ich vielleicht bereuen. Al, guck mal da unten am Mischpult. Da hängt ein Kabel weg und da funkt's auch. Komm, Al, helf mir mal. Al, spiel bloß nicht wieder mit dem Schalter rum. Peg, im Gegensatz zu vielen deiner anderen Geräte braucht das keine Batterien. Ja. Scheiße, was macht der Schalter wirklich? Ich guck da unten hier und da ist irgendein Draht. Zieh mal an den blauen Draht, ich will sehen, was passiert. Aber pass auf, Ernst. Siehst, jetzt hast du einen gefangen. Ja, Finger weg. Jetzt hat er einen gefangen, hä? Ja. Genau, was ich dachte. Ja. Lass die Finger weg, es hat keinen Wert. Al. Komm jetzt, Al, ruf einen Elektriker an. Das mache ich nicht. Nur weil so ein Typ sagt, er wäre Elektriker? Heißt das noch lange nicht, dass er mehr Ahnung hat als ein Durchschnittstyp? Du bist kein Durchschnittstyp, du bist ein Schuhverkäufer. Das mache ich nicht. Ja, dann lass die Finger weg. Ich muss nur noch rausfinden, wo die letzten paar von diesen Dingen hingehen und... Mach das nicht. Ich sehe mein ganzes Leben im Zeitraffer. Und sowas passiert doch nur kurz bevor... Oh nein, Al. Oh, jetzt hast du ihn aber... Was stinkt hier so? Ein paar Haare, ein bisschen Haut. Dankeschön, Al. In dieser Charlie 2000 Show bin ich dabei. Mein Gott, wie tief muss ich gesunken sein? Ja. Hey Leute, aufgepasst. Hier ist der absolute Hammer für euch. Ist nicht wahr. I just can't get enough. I just can't get enough. just can't get enough. Hey, hey, just like hey, a rainbow, hey. You know you set me free. And I just can't get enough. And I just can't get enough. Rapsen Spezial. 20:11 Uhr. So, ich hoffe, vor dem habe ich jetzt eigentlich in Ruhe. Jetzt hat er mich ein paar gefangen. 220 Volt, R. Jetzt bist du bedient, oder? Ich wusste ja gar nicht, wie viel Power ich habe. Ja. Noch steiler. Oh mein Gott. Noch schneller. Ja, jetzt kommt. Oh, oh Mann. Geballte Ladung Power. Sympathisch. Gut. Was ist das? Absolut Wahnsinn, ha? Das Bo und Camillo. Und so weiter. Ja, in dieser Sendung laufen keine normalen Songs, oder fast keine. Oh, 20.15 Uhr. Was wir brauchen, was? Wir müssen ganz kurz in die Werbung, Nachschwärmer. Na, haben wir da nicht was vergessen? Werbung natürlich. Genau. Sie möchten eine Immobilie verkaufen, wissen aber nicht wie und schon gar nicht mit wem? Dann fragen Sie doch einfach uns, die Immobilienmakler der Volksbank Offenburg. Wir haben langjährige Erfahrung, Marktkenntnisse und Kompetenz für den erfolgreichen Verkauf Ihrer Immobilie. Die Immobilienmakler der Volksbank Offenburg. Volksbank Offenburg Immobilien. Die Verlage von Das Telefonbuch fragen nach. Wie fänden Sie es, wenn das Telefonbuch in Ihre Hosentasche passen würde? Wie soll das denn bitte gehen? Ganz einfach, mit der Gratis-App von Das Telefonbuch. Hier finden bereits Millionen Nutzer auch unterwegs, was sie suchen. Das Telefonbuch. Online, mobil und natürlich als Buch. Hot Summer Festival 2012. Finale. Das letzte Sommerfest im Musikclub OM. Wir feiern gemeinsam mit Hitradio Ohr 13 Jahre O2. Und auch dieser letzte Geburtstag wird ausgiebig gefeiert. Sommer, Sonne, Strandfeeling. Große Freiluft-Area mit Mega-Outdoor-Bühne, Cocktail-Lounge, Gewinnspielen, Bullriding und viele mehr. O2 wird 13. Hitradio Ohr feiert mit dem Musikclub OM. Donnerstag, 30. August bis Samstag, 1. September, jeweils ab 21 Uhr. Weitere Informationen unter musikclub-om.de. Maximum Clubbing, die Radioshow live aus dem Codex Club Aachen. Urban Mashup Sound, Electropop, House, die Hot Tunes von den Plattentellern dieser Welt. Wir bringen das Clubleben direkt in dein Wohnzimmer. Jeden Freitag mit DJ Rockhounds and Friends, Vision Factory, DJ Tarzan, Miami Ice, Cool Times, DJ Metric, Paula PK, Alex Christensen. Maximum Clubbing, immer freitags ab 23 Uhr live aus dem Codex Club Aachen. Hier auf Hit Radio Ohr. Schau mal, Schatz, ich habe unser altes gefunden. Und hier liegt mein noch wie neu. Und da hinten steht meine ausgediente. Du hast das Zeug zum Reichwerden. Denn bei eBay wird aus Ungenutztem bares Geld. Und an diesem Wochenende als privater Verkäufer 100 Auktionen kostenlos einstellen. eBay, mein Ein für alles. Eine Radiolegende kehrt zurück. Hallo, ihr kleine Ladies im weiten Hitradio Urland. Hier ist euer Bernie und ich komme wieder in euer Radio. Bernie Schumacher versteht sie. Die Ladies. Und am 29. August ist er am Drücker bei Hitradio Ohr. Also einschalten und weiblich fühlen. Die Bernie Show am 29. August nur bei Hitradio Ohr. Rotkäppchen. Großmutter, warum hast du denn so einen dicken Bauch? Schinkengulasch ist im Angebot. Nur morgen bei Netto Markendiscount. Frisches Schinkengulasch, das Kilo für nur 4,44 Euro. Und frische Pfifferlinge, der 400 Gramm Korb für nur 2,99 Euro. Netto Markendiscount. Kommen Sie an Bord und gönnen Sie sich die Kreuzfahrt Ihrer Träume. Lassen Sie sich verwöhnen und entdecken Sie die Magie der Meere. Mit Derpart Reisebüro Rade, Ihr Experte für Kreuzfahrten. Derpart Reisebüro Rade in Offenburg, La, Kehl und Aachen. Heute Abend. Codex Club in Aachen. Connection complete. Ja, heute Abend im Codex Aachen. Einlass 22 Uhr, wie immer. Heute steigt wieder eine Mini-Rock-Party. Männlein wie Weiblein bekommen 10 Euro Freiverzehr, wer in Mini-Rock kommt. Wow! Ja, und ab 23 Uhr nach meiner Sendung kommt ja die Live-Übertragung direkt aus dem Club. Da geht's wieder ab. Immer Donnerstag, Freitag, Samstag ist das Codex geöffnet. Club in Aachen. Wow! Und morgen Samstag die dritte Schaumparty im Codex. Schaumparty, Schaum. Und wer nicht auf Schaum steht, sind da mehrere Bereiche. Es gibt auch schaumlose Bereiche. Schaumlose, ein Wort. Nicht schamlos, sondern schaumlose Bereiche. Genau, Nachtschwärmer. Mehr an der codex-club.de. Übrigens, Nachtschwimmer, wenn ihr auf meine Seite geht, charlie2000.de, da sind zwei Links, einer zu Facebook und einer zu Wer kennt wen. Da geht ihr mal bitte drauf. Lass uns mal kennenlernen. Oder abonnieren. Ja? Machen wir das? Okay, Nachtschwärmer, Dankeschön. Codex Club in Aachen. Connection complete. Wow! Heute gibt's von mir diese Wahnsinnsshow. Charlie ist halt wieder im Radio. Oh, Charlie. Charlie 2000. Belauschen wie beklappt nach jedem Ton. Charlie ist halt wieder mal am Mikrofon. Genau. Magische Erfrischung. Hier ist der Badespaß. Wow! Yeah. Hey, Team, back again. Check it to wreck it, let's begin. Ladung Action. Genau das Richtige, um einen heißen Sommertag noch heißer zu machen. Here we go. I say, hey, you say, hey. kommt uns der Song irgendwie bekannt vor nach Trimmer. Mehr auf jeden Fall. Ja? 20.25 Uhr, willkommen. So, mein Freund hat vorher einen abgekriegt am Strom. Er ist ein bisschen Knockout. als Schmerz hole ich ihm nachher ein paar Bier. Dann geht's ihm gleich wieder besser. Oder Elvis, nochmal ran hier. Mach ich nicht. Danke. Ohne Rücksicht, ohne Kompromisse. Radio Ohr. Dein Sender. Kick und Taski. Schulter. Cool. Krass. Ab geht's. Kick ist alles okay. Ach, komm, komm, komm. Ja. Das ist wieder so ein 90er Spezialnachtschwimmer. Und damals nannte man das Haus. Ja. Hallo Freunde der doofen Witze-Ecke. Das ist ein bisschen länger, deswegen bringen wir nur einen. Also aufgepasst. Ein 95-Jähriger heiratet eine 18-Jährige. In der Hochzeitsnacht läuft nicht alles so, wie sich der Opa vorgestellt hat. Sein bestes Stück will einfach nicht hart werden. Da hat er eine rettende Idee. Er bindet ihn auf ein Lineal. Es funktioniert. Nach dem Akt unterhalten sich die Eierstöcke der Frau, der Rechte zum Linken. Also, ich habe schon viel erlebt, aber dass sie ihn jetzt schon auf einer Tragbare reintragen, das ist ganz neu. Auf einer Tragbare. Geht's euch gut? Nachtschwärme, alles klar? Immer dieselben alten Witzchen. Ruhe jetzt. Allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I'm a king of rock, there is none higher. So the MCs should call me sire. To rule my kingdom, you must use fire. I won't stop rocking till I retire. Now we rock the party, make them correct. All cuts are on time, and rhyme connect. That's the right to go, and we'll elect. Another rapper can't stand up, but give us respect. Jet und Led Zeppelin. Absoluter Wahnsinn, ne? Hier geht's ins Wochenende. So, das war für den Rockmäßig. Our whole universe was in a hot dance state, but nearly 14 billion years ago, expansion sought a way. Niggas wanna check, sit tight, no stick. Just bought a Cadillac. Throw some D's on that bitch. Just bought a Cadillac. Throw some D's on that bitch. Just bought a Cadillac. Rich boy, sell it quick, book. Niggas wanna check, sit tight, no slick. Just bought a Cadillac. Throw some D's on that bitch. Just bought a Cadillac. Throw some D's on that bitch. Just bought a Cadillac. Rich boy, sell it quick, book. Niggas wanna check, sit tight. tight, no slick. Just bought a Cadillac, took it to the drop top. Got the damn top drop, two color flip flop and the red lollipop. It's colors in the parking lot. But I still got my Glock cock. New money, motherfucker. Don't you see the big knot? Don't you see the big tie? Don't you see the big grill? Wonder who they hating on lately, baby. This hill. Candy paint, gated skin seats. Call me Dundee. Hoping you hood, I'm the one that you wanna be. Haters wish they could. Feel the wood in my 83. Ride with no tears, so the motherfucker know it's me. I never fall. A lot of hoes give me their numbers, but I never call. A real OG looking VIP and see a nigga ball. Then after we hit the club, baby, I'ma hit them draws. Yeah, I'ma break you off. And that's all. Every freak should have a picture of my dick on their walls. Pull over the shit, zone 4B the click, yeah, this for my dogs. Yeah, gangsters, hustlers, wanksters, busters. Wait a minute, motherfucker. Rich boys said it quick, folk niggas wanna check. Shit tight, no slick, just bought a Cadillac. Throw some D's on that bitch. Just bought a Cadillac. Throw some D's on that bitch. Just bought a Cadillac. Rich boys said it quick, folk niggas wanna check. Shit tight, no slick, just bought a Cadillac. Throw some D's on that bitch. Just bought a Cadillac. Throw some D's on that bitch. Just bought a Cadillac. Hit the block on some new $10,000 wheels. Can't explain how I feel. Touch a gator on the rear. Got peanut butter, ice cream, Peter Pan seats. Just got a fresh cut. Now we looking for the freaks. Take a brand yellow bitch. Make her drop them draws. I'ma show you how to bow. Middle finger to the law. So fuck them niggas what they wanna do. Hating on the player cause my leg skating 22. When I pull up, I'ma park right at the front. Pouring lean in my cup. Got perp in my blood. I'm a real feel bitch. I ain't playing like a trick. Just bought a new die Kommandozentrale. Bitte identifizieren Sie sich. Hey, voilà. Hier ist das Amt für ausgelassene Lebensfreude. Sowas kann wirklich nur... Das Beste kommt doch noch. Ich denke immer nur an das eine. Was ist das für ein Sender? Echt vom Feinsten. Wow, und das Wochenende ist noch nicht mal rum. Boah, der Burner. Was soll mir kommen? We gonna do it all night. Wir haben 20.41 Uhr. Willkommen Nachtschwärmer. Die nicht mitgehört haben, die sich zu nachträglich eingeschaltet haben. Mein ständiger Studiogast, Al Bundy. Ihr kennt ihn ja, der größte Damenschuhverkäufer aller Zeiten. Ich hatte ein Problem und am Mischpult, da war Strom, ein Kabel weggehangen, da hat er ein paar abgefangen. 220 Volt. War ein bisschen Knockout, aber es ist wieder alles klar. Al, du bleibst aber noch weiterhin bei mir, oder? Ja, aber nicht mehr lang. Ach komm, Al. Du willst ja unbedingt das Ding reparieren. Oder willst du nochmal ran? Al, komm. Mach ich nicht! Jetzt hat er Angst. Kennt ihr The Big Bang Theory? Nach Tunde Helfman meine ich da die zweitbeste Serie. Und da haben wir ein kleines Spezial jetzt davon. Das sind ja vier irre Ingenieure und eine Blondine. Oh ja, ich habe gerade entdeckt, dass auf meiner Festplatte nicht genug Platz für eine Linux-Partition ist. Wir beide werden also ein komplettes Backup durchführen und alle meine Betriebssysteme neu initialisieren und installieren. Dazu habe ich aber keine Lust. Wie du willst? Gut, ich werde also ein komplettes Backup durchführen und alle meine Betriebssysteme neu initialisieren und installieren. Und was soll ich machen? Wie ich erfahren habe, gibt es diverse Arten von künstlichen Frauen. Befass dich doch damit. Da ist eine Frau. Das ist Professor Wilkinsons Frau, die ist ungefähr 80. Aber sie ist weiblich, geht es nicht genau darum? Nein, ich will eine abschleppen. Oh, ach so. The Big Bang Theory. Dankeschön. Feige. Halle ihr Mann. Einfach nur göttlich, ha? Lionel Richie, Enrique Iglesias und so weiter. Ah, wir müssen leider wieder in die Werbung nachschwärmen. Ist der Gaga? Ich habe die Werbung satt. So, es kann weitergehen. Werbung. Und da sind wir wieder, live aus dem Stadion. Nach dem vierten Drittel steht es immer noch unentschieden. Der Schiedsrichter wirft die Münze. Doch, was macht er denn? Er wirft die Münze direkt ins Publikum. Danke, das reicht für die Anzahlung für meinen neuen Mercedes. Ja, recht hat er. Schließlich gibt's bei S&G Automobil AG mit die günstigsten Autos in der Region. So ein Blödsinn. Münze werfen. S&G Automobil AG in Aachen, Kehl, Wolfach und Offenburg. Wie schnell vergeht eigentlich ein Tag? Ein Tag dauert 100 Sekunden. Alles, was die Region bewegt, als Video auf mittelbadische-presse.tv. Jeden Tag neu, jeden Tag aktuell, jeden Tag ab 18 Uhr. Kostenlos im Netz, die Ortenau in 100 Sekunden und viele weitere Videos. mittelbadische-presse.tv. Maximum Clubbing, die Radioshow live aus dem Codex Club Aachen. Urban Mashup Sound, Electropop, House, die Hot Tunes von den Plattentellern dieser Welt. Wir bringen das Clubleben direkt in dein Wohnzimmer. Jeden Freitag mit DJ Rockhounds and Friends, Vision Factory, DJ Tarzan, Miami Ice, Cool Times, DJ Metric, Paula PK, Alex Christensen. Maximum Clubbing, immer freitags ab 23 Uhr, live aus dem Codex Club Aachen. Hier auf Hit Radio Ohr. Sie möchten eine Immobilie verkaufen, wissen aber nicht wie und schon gar nicht mit wem? Dann fragen Sie doch einfach uns, die Immobilienmakler der Volksbank Offenburg. Wir haben langjährige Erfahrung, Marktkenntnisse und Kompetenz für den erfolgreichen Verkauf Ihrer Immobilie. Die Immobilienmakler der Volksbank Offenburg. Volksbank Offenburg Immobilien. Halt an, Knappe! Wir rasten hier! Damals gut, heute gut. Das historische Hotel zur Sonne in Offenburg, seit Jahrhunderten am Platz. Unsere historisch eingerichteten Zimmer machen jede Übernachtung zum Erlebnis. Gehobene Gastronomie, edles Ambiente, perfekt für Familienfeiern und Tagungen. Hotel zur Sonne in Offenburg, weil Gutes bleibt. Lust auf Schwarzwald? Genießen Sie ihn doch mal mit Leib und Seele. Bei den Bauernmärkten des Naturpark Schwarzwald. Frisches Obst, Gemüse der Saison, Wurst, Holzofenbrot, Käse, Eier. Alles frisch von Bauern aus der Region. Bei den Bauernmärkten des Naturpark Schwarzwald. Termine im Internet unter www.naturparkschwarzwald.de. Hi. Mit diesem Lächeln fing alles an. Es war wunderschön. Und ist es immer noch. Oh, das fühlt sich gut an. Und so sanft, so rein, so frisch. Das unvergessliche Gefühl makelloser Frische. Zahnprophylaxe bei den neuen Zahnärzten in Lahr. www.dieneuenzahnärzte.de. So, jetzt wissen Sie es. Heute Abend. Codex Club in Aachen. Connection complete. Ja, nach schon mal heute, aber geht wieder was ab im Codex. Und zwar steigt da eine Mini-Rock-Party. Und zwar Männlein wie Weiblein. Alle, die in Mini-Rock kommen, bekommen 10 Euro Freiverzehr. Es kommen nämlich auch immer mehr Männer mit Mini-Rock. Das müsst ihr gesehen haben. Wahnsinn. Einlass 22 Uhr. Da, da, da, da. Codex Club in Aachen. Und morgen Samstag die dritte Schaumparty im Codex. Die dritte Schaumparty in einem extra Bereich. Wer nicht auf Schaum steht, kein Problem. Mehr unter codex-club.de. Schaut mal rein, da gibt's auch Bilder, jede Menge. Und heute, kurz nach meiner Sendung, 23:02 etwa, schaltet es ja um. Direkt aus dem Codex kommt es dann live. Codex Club in Aachen. Der schlimmste Name, den ich je gehört habe. Hier ist euer Charlie. Ist unmusikalisch, hat keine Manieren und bei Frauen nichts als Pech. Okay. Ist doch krass, ne? Oh Gott. Den nicht bitte. Doch. So, immer nach dem zweiten Werbenblock haben wir noch einen Spezialmix. Und jetzt machen wir einen auf 80er. I'm alive. Stall. Wahnsinn, ich könnte gerade so weitermachen, nach schon mal. Ich hätte noch jede Menge. Ja, aber jetzt müssen wir erstmal was anderes machen. Oh, ist ja echt die Härte. How do you do, ladies and gentlemen? Oh, Kacke. An, laut, stark, ganz toll, wenn Sie wollen. Schalten Sie Ihr Radio auf Hitradio Ohr. Und alles, was ich höre, ist... Wenn sich das Niveau hebt und es endlich losgeht, guckt ihr, als wenn ihr alle hinterm Mond lebt. Spürt ihr den Flow, die Show geht jetzt los. Raps kommen groß, es ist allen recht so. Fette Beats kommen in dein Ohr wie Q-Tips. Klingt gut, nicht, komm näher, damit du Schub kriegst. Meine Crew frisst Mikes und Mittag wie Schnittlauch. Sogar wenn ich nüchtern bin, kling ich, als wenn ich Shit rauch. Wenn ihr Hits braucht, müsst ihr nicht aber hören. Denn hier kommt krasse Körn, die Mikes wie Tabak burn. Dieser Beat schlägt ein Trommel für Windelweich, denn wir lieben den Scheiß wie kleine Kinder Klingelstreich. Nicke mit dem Beat und beweg dein Arsch. Meiner Style, Kind am Mic ist Bon Voyage. Bitte gib mir mehr von dem heißen Scheiß. Wenn ihr das spielt, werden meine Beine weich. Nicke mit dem Beat und beweg dein Arsch. Meiner Style, Kind am Mic ist Bon Voyage. Bitte gib uns mehr von dem heißen Scheiß, denn wir kriegen nicht genug von diesem Deichkind-Style. Und alles, was ich höre, ist Check mal den aus, die Gürn sind am Start, ja. Ohne Fahrplan, weil wir sowieso schon da waren. Spitz jetzt die Ohren, die Kids kommen groß raus. Weil wir bei Showdown sind, sag ich dir Prost drauf. Wenn ich loslauf, sieht es für dich doof aus. Beats machen uns höher als auf dem Hochhaus. Ich bin so drauf, weil in diesen Kreis pass ich rein. Also nick bitte, Digga, falls du weißt, was ich meine. Jungs mit Wuchs tief, schüttelt die Köpfe. Mädels mit Hartzart, schüttelt die Zöpfe. Also was, Junge, was? Mädels, geht was? Du bist zu krass, ey, du spring was, du passt vom Bass. Nicke mit dem Beat und beweg dein Arsch. Wenn das gleich Kind am Mic ist, Bon Voyage. Bitte gib mir mehr von dem heißen Scheiß. Wenn ihr das spielt, werden meine Beine weich. Nicke mit dem Beat und beweg dein Arsch. Wenn das gleich Kind am Mic ist, Bon Voyage. Bitte gib uns mehr von dem heißen Scheiß, denn wir kriegen nicht genug von diesem Deichkind-Style. Und alles, was ich höre, ist Seht euch, wo denn hier kommt, der Frechdachs. Die Beats treiben wie Cowboys in der in Texas. Check das. Ich klecke mit Worten so wie ein Dreckspatz und sag Guten Appetit, wie schmeckt das? Wenn ich traditionsbewusst das Mikrofon benutzt, kommt ihr nicht mehr runter wie Junkies bei Drogensucht. Weil der Scheiß nach oben muss wie Piloten in Jumbo-Jets. Machen wir am Punkt so Rap, die Tracks rund und fett. Ihr kennt das. Also warum guckt ihr so verdurst und tanzt so heftig, dass ihr mit euren Füßen den Boden schlupft? Macht den Walkman an, wir füttern die Stöpsel. Also nickt jetzt mit dem Beat. Florey, damit Deich kennt. Genau, 21:07 Uhr. Friday, Friday. Ja, Friday Night, die Freitagnacht. That is Friday. The weekend starts. Just be a queen. Don't be a drag, just be a queen. Mm-hmm. Don't be a drag, just be a queen. Whether you're broke or evergreen, you're black, white, beige, chola, descent, you're Lebanese, you're Orient. Whether life's disabilities left you outcast, bullied or teased, rejoice and love yourself today, cause baby, you were born this way. No matter gay, straight or bi, lesbian, transgender life, I'm on the right track, baby, I was born to survive. No matter black, white or beige, chola, spitzenmäßiger Lady Gaga, Bruce Springsteen. Danke. Ein Lied geht um die Welt. Ein Lied, das euch gefällt. Hitradio Ohr. Ein Lied geht um die Welt. Ein Lied, das euch gefällt. Jeder von uns hört die so gern. Und ich rufe ins Radioland. Hallo, Nachtschwärmer. Sommer. Oh, bei mir ist Ungemach hier. Das hat er aber nicht verziehen, der Al. Er hat ja hier versucht, was zu reparieren, er hat einen Stromschlag bekommen. Ja, komm. Wir rauchen die Friedenspfeife. Warum musste ich dich kennenlernen? Ja, warum? Das frage ich mir manchmal auch. Dabei war er sowieso schlecht aufgelegt heute. Warum denn? Ach, ich sag dir was. Füße und dass wir wieder warmes Wetter haben, sind eine tödliche Kombination. Hotstar von Donna Summer ist da mit drin. Ja, genau, super. Oh, wir ziehen uns kurz zurück in die Werbung. Wir kommen gleich wieder mit unserem Jugendprogramm. Ich bin ein Trinker, weil mein Vater Schuhverkäufer ist. Genuss aus einer der schönsten Regionen Deutschlands hat einen Namen. Weinparadies Ortenau. Viele unvergessliche Premium-Veranstaltungen zu Weinen und Lebensart. Besuchen Sie uns im Internet unter weinparadies-ortenau.de. Na, hatten Sie bei Ihrem letzten Einkauf auch Parkplatzprobleme? Wurden Sie schlecht beraten? Und haben nichts gefunden? Dann kommen Sie lieber gleich nach Achern, denn hier finden Sie genau das, was Sie suchen. Achern, Ihre Einkaufsstadt mit Herz. Mitten in Baden. Die Verlage von Das Telefonbuch fragen nach. Wie wäre es, wenn das Telefonbuch nicht nur die Nummer weiß, sondern auch, ob jemand bei Facebook ist? Das wäre richtig cool. Darum gibt es auf dastelefonbuch.de täglich fast 1 Million Besuche. Denn hier findet man auch Einträge in sozialen Netzwerken. Das Telefonbuch. Online, mobil und natürlich als Buch. Mann, neulich habe ich ein anständiges Werkzeug gebraucht. Ich habe es im Baumarkt gesucht, aber nichts gefunden. Da hat mir der Verkäufer einen Tipp gegeben. Asal, Baubeschlag in Offenburg im Drachenacker. Und da habe ich dann genau das gefunden, was ich wollte. Werkzeug in Profiqualität. Tja, wer clever ist, kommt gleich zu uns. www.asal-baubeschlag.de. Maximum Clubbing. Die Radioshow live aus dem Codex Club Achern. Urban Mashup Sound, Electropop, House. Die Hot Tunes von den Plattentellern dieser Welt. Wir bringen das Clubleben direkt in dein Wohnzimmer. Jeden Freitag mit DJ Rockhounds and Friends, Vision Factory, DJ Tarzan, Miami Ice, Cool Times, DJ Metric, Paula PK, Alex Christensen. Maximum Clubbing, immer freitags ab 23 Uhr, live aus dem Codex Club Aachen. Hier auf Hit Radio Ohr. Schau mal, Schatz, ich habe unser altes gefunden. Und hier liegt mein noch wie neu. Und da hinten steht meine ausgediente. Du hast das Zeug zum Reichwerden. Denn bei eBay wird aus Ungenutztem bares Geld. Und an diesem Wochenende als privater Verkäufer 100 Auktionen kostenlos einstellen. eBay, mein Ein für alles. Heute Nacht noch nichts vor? Klickmi.de und die Nacht ist gerettet. Klick-mi.de. Unser Müll doch noch gar nicht rein. Na, das geht doch auch einfacher. Mit Merb, meinem Entsorgungs- und Recyclingberater. Ob Bauschutt oder anderer Müll, wir entsorgen alles. Umweltschonend, fachgerecht und schnell. www.merb.de. Jetzt heißt es Angriff. Angriff auf den Zeitschriftenhandel in der Region. Denn dort gibt es den neuen Kicker der Ortenau. Einfach näher dann an den Spitzenvereinen in der Ortenau. Im Fokus über 140 Vereine aus der Ortenau. Von der Oberliga bis zur Kreisliga B. Wir stellen vor, die Favoriten auf die Meisterschale. Wer hat die prominentesten Neuzugänge? Der neue Kicker der Ortenau. Erhältlich ab dem 13. August bei Ihrem Zeitschriftenhändler, den Geschäftsstellen der Mittelbadischen Presse oder allen Fußballvereinen in der Ortenau. Mehr Infos unter www.kicker-der-ortenau.de. Heute Abend Codex Club in Aachen. Connection complete. Ja, immer Donnerstag, Freitag, Samstag geöffnet. Und da gibt es tatsächlich nur Leute, die kennen das Codex gar nicht. Das darf doch nicht wahr sein. In Aachen. Aachen. Okay, heute Freitag die Mini-Rock-Party. Die hat schon zwei, dreimal stattgefunden. Aber das muss man ausnutzen, solange noch Sommer ist. Wer im Mini-Rock kommt, Männlein oder Weiblein, 10 Euro Freiverzehr. Und ab 23 Uhr die Live-Übertragung, wer falls zu Hause, von zu Hause oder im Auto mithören will. Codex Club in Aachen. Connection complete. Morgen, Samstag, 25. Die dritte Schaumparty. Yeah. Im Codex. Schaumparty. Schaumparty. Am Start DJ Lawless, DJ Funky D, DJ Johnny F. Das ist morgen Samstag. Im Codex in Aachen. Mehr Infos unter codex-club.de. Magic. Das war für die Freestyle-Freunde. Schmerzlos nach. Kann mal endlich einer diese Scheißmusik ausstellen? Das ist ja furchtbar. Ja, was denn, was denn? Das kann so nicht weitergehen. Entschuldigung, diese Party ist nur für geladene Gäste, hey. Ist das klar? Oh, das reicht. Das ist eine Zumutung. Sofort aufhören. Schaltet ruhig auf einen anderen Sender. Maul halten. Jetzt machen wir Ärzte spezial. We'll be right back. Wahnsinn, ah, wenn satten Bass hinterlegt. Erste, danke schön. So, da kriege ich eine Meldung reinbekommen. Nach schon mal die Daniela aus Gengenbach hat heute Geburtstag und alle, die bei ihr feiern, gratulieren und sie wünscht sich Amsterdam vom Axel Fischer. Ganz klar, das bringe ich. Ein Geburtstag, das ist ja ganz toll. Earl, Geburtstag! Die hat wirklich Geburtstag? Wie alt wird sie? 12? 30? Ich hätte gesagt 25, und wenn ich Geburtstag habe, dann ist aber was los, hey. Bandys feiern keine Geburtstag. Hey, wieso? Gut, das hinterlässt unheilbare Gefühlsnarben, aber spart viel Kohle für Geschenke. Wochenend und Sonnenschein und alle machen Schweinereien. Voll abgefahren. Traum von Amsterdam, der die Hoffnung nahm. Allein in einer fremden Stadt, allein in Amsterdam. Waren für uns nicht vorgesehen. Dankeschön, Axel Fischer. Das war für die Daniela zum Geburtstag. Mann, was geht denn da ab? Hitradio auf FM. Yo, you're listening to In the Mix. 1 hour of pure. Und für alle, die sonst noch Geburtstag haben im weiten Radioland, da bringen wir jetzt ein ganz besonderes Geburtstagsständchen. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Yani burada bugün arkadaşın doğum günü kutlamak daha toplamış bulmaktayız. Happy birthday. Bu da happy birthday. Ein Happy Birthday an alle. I Radio. We're self-important nihilists. Well, according to your marketing, alternative radio. I'm gonna be a motherfucking hustler. You better ask somebody. What a beautiful day. She was just a girl. She expected the world. But it flew away from her reach. So she ran away in her sleep. Dreamed of paradise. Every time she closed her eyes. Yeah. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out when I want. Oh, Ja, ich weiß, die doofe Witze-Ecke ist überfällig nach Schwemmer und die kommt jetzt gleich. Die doofe Witze-Ecke. Gut, es ist auch wieder ein längeres Stück, deswegen nur einer. Ein Mann und eine Frau in Klammer Blondine lernen sich in der Disco kennen, flirten heftig miteinander und nach einer Stunde ist schon alles klar. Die beiden gehen zu ihm nach Hause. Und dort wird heftig weitergemacht. Und zwar gesoffen. Nach den ersten wilden Umarmungen muss die Frau ins Bad. Die Frau steht im Badezimmer und bemerkt, dass ihre Tage da sind. Denkt sie, scheiße, was mache ich denn jetzt? Sagt sich dann aber, ach, der ist so besoffen, der merkt das gar nicht. Und geht darauf zurück ins Schlafzimmer. Die beiden ziehen die ganze Nacht durch. Am nächsten Morgen wacht der Mann allein in sein Bett auf. Mit seinem zentnerschweren Kopf kann er sich natürlich an die vergangene Nacht überhaupt nicht mehr erinnern. Er weiß nur, dass er eine Frau mit nach Hause genommen hat. Er schaut neben sich unter der Bettdecke und sieht eine riesige Blutlache. Verdammt, was habe ich letzte Nacht gemacht? Er steht auf, stürzt zu seinem Waffenschrank, kontrolliert sämtliche Waffen und stellt fest, erschossen habe ich sie nicht. Danach rennt er in die Küche und kontrolliert den Messerblock. Alle Messer vollzählig und an keinem klebt Blut. Aufatmend stellt er fest, erstochen habe ich sie auch nicht. Verstört stolpert er ins Bad, schaut entsetzt in den Spiegel und stellt voller Panik fest, oje, oje, ich habe sie gefressen. Das hat der Welt gerade noch gefehlt. Ja, wir haben längst alle Grenzen überschritten. Gefährlich, Alba. Sendezentrum Kanal 0 Durchblick. Uns hört sowieso hier kein Mensch zu. Uns hört sowieso hier kein Mensch zu. Uns hört sowieso hier kein Mensch zu. Uns hört sowieso hier kein Mensch zu. Uns hört sowieso hier kein Mensch zu. Uns hört sowieso hier kein Mensch zu. Oh, me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Follow me, everything is alright. I'll be the one to tuck you in at night. And if you wanna leave, I can guarantee you won't find nobody else like me. Don't know how you met me, you don't know why you can't turn around and say goodbye. All you know is when I'm with you, I make you free. Swim through your veins like a fish in the sea. I'm singing. Oh, her eyes make the stars look like they're not shining. Her hair falls perfectly without her trying. She's so beautiful, and I tell her every day. 3, 2, 1. Follow me, everything is alright. I'll be the one to tuck you in at night. And if you wanna leave, I can guarantee you won't find nobody else like when me. When I see your face, there's not a thing that I would change. 'Cause you're amazing, just the way you are. I see skies. Bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world, and I think to myself, 3, 2, 1. Follow me, everything is alright, I'll be the one to tuck you in at night, and if you wanna leave. When I colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. Follow me, everything is alright. I'll be the one to tuck you in at night. And if you wanna leave, I can guarantee you won't find nobody else like when me. I see your face. Jetzt kommt die Werbung. Ach, wissen Sie, viele beneiden mich um mein Leben. Immer auf Achse, in der ganzen Welt unterwegs. Aber dass das auch Stress sein kann, das wissen die wenigsten. Die ganzen Reisen planen, Hotel, Flug, Mietwagen, Bahntickets und. Ich bin froh, dass ich jetzt einen kompetenten Partner gefunden habe, der sich um alles kümmert. Das Reisebüro Zimmermann in Gengenbach. Ein Anruf und alles wird für mich erledigt. Da kann man sich doch auf die wichtigen Dinge im Leben konzentrieren. Reisebüro Zimmermann, mitten in Gengenbach. So, Müller, Sie haben sich als Testpilot beworben. Dann klettern Sie mal in das Kanonenrohr und wir schauen, wie weit das Ding fliegt. Es gibt bessere Jobs als diesen. RP Personal hat die ultimativen Jobangebote. Abwechslungsreich und richtig gut bezahlt. RP Personal in Offenburg seit 25 Jahren. Denn Ihr Erfolg ist unser Ziel. rp-personal.de. Der Chef. Chanda Paul. Kommt selbst. Jean-Paul. Hey, yo, Jean-Paul. Yo, yo. Mr. Dancehall himself. Live in Offenburg. 22. Dezember. Baden Arena. Jean-Paul, seit 10 Jahren die Nummer 1 in Dancehall und Hip-Hop. Tickets bei reservix.de. Und als Support-Act geben wir Ortenauer Newcomern eine Chance. Egal ob Band oder Solokünstler. Wir bringen dich ins Vorprogramm von Jean-Paul. Jetzt bewerben bei Hitradio Ohr. Maximum Clubbing. Die Radioshow live aus dem Codex Club Aachen. Urban Mashup Sound, Electropop, House. Die Hot Tunes von den Plattentellern dieser Welt. Wir bringen das Clubleben direkt in dein Wohnzimmer. Jeden Freitag. Mit DJ Rockhounds and Friends, Vision Factory, DJ Tarzan, Miami Ice, Cool Times, DJ Metric, Paula PK, Alex Christensen. Maximum Clubbing, immer freitags ab 23 Uhr, live aus dem Codex Club Aachen. Hier auf Hit Radio Ohr. Heute Nacht noch nichts vor? Clickme.de und die Nacht ist gerettet. Click-me.de. Carrie, was? Ich sehe es dir doch an. Wie heißt er? Er? Hm? Glaubst du, ich gebe mich mit einem zufrieden? Es sind drei, wenn du es genau wissen willst. Drei? Ja, und ich möchte, dass du sie auch kennenlernst. Dr. Wiedmann, Dr. Bernhard und Kollegen in Oberkirch. Carrie, ja? Das ist doch meine Zahnarztpraxis. Na, hatten Sie bei Ihrem letzten Einkauf auch Parkplatzprobleme? Wurden Sie schlecht beraten? Und haben nichts gefunden? Dann kommen Sie lieber gleich nach Aachen, denn hier finden Sie genau das, was Sie suchen. Aachen, Ihre Einkaufsstadt mit Herz. Mitten in Baden. Sven, du hast dein Handy vergessen und da habe ich deinen Status gelesen. Hier spricht dein Vater. Weißt du, der alte Sack, der Facebook nie raffen wird. Ich habe mal über deinen Account Kinderfotos von dir hochgeladen. Findest du im Album Held in Blümchenstrumpfhosen. Du bist jetzt Gründer der Gruppe Sei ein Mann und weine laut, dir gefallen Katzenbabys und du spielst Mein kleiner Ponyhof. Und ich habe deinen Beziehungsstatus geändert. Konnte Steffi eh nie leiden. Sei nicht traurig, mein Großer, dafür habe ich eine gute Freundin von dir geaddet. Deine Klassenlehrerin. Mit Radio erreichen Sie immer die Richtigen. Radio geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Heute Abend, Codex Club in Aachen. Connection complete. Heute Abend ab 22 Uhr nachher ist Einlass. Mini-Rock-Party. Wer Mini-Rock kommt, Männlein wie Weiblein, 10 Euro Freiverzehr, ganz klar. Und da gibt es ja so viele Bereiche im Codex Nachtschwärmer, da wird es nicht langweilig. Normal nicht. Ja, okay. Und kurz nach 23 Uhr nachher schaltet es um. Da kommt direkt der Sound vom Codex. Codex Club in Aachen. Morgen, Samstag, die dritte Schaumparty im Codex. In einem extra Bereich. Wer keine Schaum haben will, kein Problem. Also heute ist dran DJ Matrick, das weiß ich, aber hier steht nichts. Morgen DJ Lawless, DJ Funky D und DJ Johnny S. Mehr unter codex-club.de. Okay. Codex Club in Aachen. Wow! Und hier eine Blitzwarnung, der Bundesgesundheitsminister warnt! Vorsicht, diese Sendung macht sich Showtime! You what I learned from school, but I could tell you a story or two. Yeah, of course I learned some rules, like don't pass out with your shoes on, hold the beer bong, nothing wrong with some fun, even if we did get a little bit too drunk. Time isn't wasted when you're getting wasted. Woke up today and all I could say is one girl completely naked, drink my beer and smoke my weed, but my good friends is all I need. Pass out at 3, wake up at 10, go out to eat, then do it again. Man, I love college. And I hope that you are having the time of your life. Man, I love college. But think twice. That's my only advice. Man, I love college. Stop! Put their drink as high as they can, as high as they can, and repeat and repeat and repeat after me. Chug, chug, chug, chug, chug, chug, chug, chug. 21:50 am Freitagabend. Gut, Al ist mir noch ein bisschen down. Hat er halt richtig eine abgefangen. 220 Volt. Ah, ist das toll. Ich freue mich so. Al, was ist jetzt? Darf ich jetzt mit Kelly ausgehen? Der schleimt sich ein. Ich kenne das. Ich mach's auch so bei mir. Nein, Ruhe. Bad Ruhe. Ich schleim mich nicht ein. Ich will mit Kelly ausgehen. Willst du Kelly tatsächlich mit einem total Fremden ausgehen lassen? Wie? Hör zu, Bad. Ich bin eine Frau. Und wir Feministen wissen ganz genau, wann es der Richtige ist. Ganz genau. Und das bin nämlich ich. Aber Bad, wie kann ich dir dienen? Klar, du verschaffst mir eine Frau, die nicht Nein sagt. Eine Frau, die nicht Nein sagt, für dich, Bad. Oh, das weiß ich, das wird schwierig. Der schleimt sich ein. Ich kenne das, ich mach's auch nein. So bei mir. Klar, du verschaffst mir eine Frau, die nicht Nein sagt. Oh, ist ja echt die Härte. How do you do, ladies and gentlemen? Oh, Kacke. An, laut, stark, ganz toll, wenn Sie wollen. Schalten Sie Ihr Radio auf Hitradio Ohr. Hey, hey, hey, that's what I say. feels. Hey, hey, hey. I like how it feels. That's what I say. Wahnsinn, ein geniales Mashup. Wir haben 21:05 und 50. Hier geht es ins Wochenende. Und ich hatte vorhin Diskussion mit dem Sohn von meinem Freund Al. Erstmal ist er neidisch, weil ich vielleicht mit Kelly ausgehe. Zweitens will er, dass ich ihm eine Freundin suche. Aber ich suche dir keine. Du kannst mitgehen, aber ich habe keine Freundin für dich. Wen werde ich bumsen? Die Schuhe von deinem Vater. girl, come here, get cozy. You can ask anything, be nosy. Sipping on the rosé, I get talkative. We're not together, but we can just walk as if hand in hand. At the beach, girl, just whatever you're into. Let's go, come on. In ein paar Sekunden, 22 Uhr. Aber das Glücksfall ist, dass hier keine Nachrichten sind bei mir in dieser Sendung. Nur Werbung, da haben wir viel mehr Zeit, um Musik zu machen, ja? Das ist es. So komme ich in die Schuhnachrichten. Ja, Schuhnachrichten? Ja, ja, bitte. Keine Nachrichten, total keine. Nein, nicht die Nachrichten. Schuhnachrichten. Ach komm. Schuhnachrichten ist das offizielle Mitteilungsblatt der gesamten Schuhbranche. Ach, ja, bitte. Ja. Und das Tittenmagazin. Hey Kids, what time is it? Der Wahnsinn, der unbeschreibliche Wahnsinn. Turn the beat back. Weg mit der Langeweile. Hitradio Ohr. Hitradio Ohr. Einfach näher dran. Einfach näher dran. Cool. The hottest remix and party break DJs from Germany. DJ play out. And the corporation, baby. Oh yeah. Check this out. Also ein richtiger 80er Doppelwopper. Bob Marley und Joff Zell. Ich wünschte, jeder Tag wäre Freitag, jeder Freitag frei und jeder Freitag Zahltag. Freitags kommt Charlie 2000. Oh yeah. Charlie 2000. Der reißt euch vom Hocker, der schwemmt das Baby aus der Wanne, der kippt die Oma aus dem Schaukelstuhl. Ja, da wackelt der Kühlschrank, da klirrt das Buffet, ist aber immer dran, denk, ohne Gummi läuft nichts. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai, delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Baby, baby, I wanna get to know you. Oh, if I get you, oh, oh, if I get you. Baby, baby, you're playing hard to get, but oh, if I get you, oh, oh, if I get to your mind. Pa' la luna, Brazilian women sexy, tráeme una, and let me play with her maracas, and if she roll, I'm a rocker, shout out to all my high school sweethearts that used to hide all my work in their lockers, thank you, mommy if it's you plus two, that's cool, as long as they're cool, you know what I mean, and if they are, let's live out a dream, darling. Nossa, nossa, assim você me mata, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Baby, baby, I wanna get to know you. Oh, if I get you, oh, oh, if I get you. Baby, baby, you're playing hard to get, but oh, if I get you, oh, oh, if I get to your mind. Comecei a falar. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Baby, baby, I wanna get to know you. Oh, if I get you, oh, oh, if I get you. Baby, baby, you're playing hard to get, but oh, oh, if I get to your mind. Ihr galaktischer Autolot, bitte geben Sie Ihre aktuelle Krisensituation ein. Vielen Dank. Volle Energie. gate and make a right. But be slick, cause cats been looking for this party all night. But this ain't your average party. We got bouncers watching feet. So if you chillin' on the wall, they gon' throw you in the street. So feel the beat, move your body, man. I best be seeing sweat. Standing warriors are standing and they ripping up the set. We ain't got time for all you corny suckers trying to play the wall. So the bouncers in the party, y'all gon' probably crack your jaw. Just bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out, and I'll lay your ship bare. See, I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, and it's bringing me out the dark. Sommer, ehemals Bananarama. Aber Flo Rida, Ace of Base von Avicii ist noch da drin. Wahnsinnig. 22.10 Uhr. Hier geht's ins Wochenende mit vollem Power. Und ihr seid vollkommen richtig, Nachtschwärmer. So, ich habe jetzt wieder mal von Big Bang Theory. Ist ein bisschen ignoriert, aber die sind ganz dick drin. Wieso kommst du denn so früh zurück? In der Liebe und auch im Showbusiness ist es klug, wenn man sich rar macht. Und was heißt das übersetzt? Sie lässt ihn nicht ran. Er will uns nur unter die Nase reiben, dass er eine Freundin hat und wir nicht. Du meinst, du hast keine? Du hast eine Freundin? Wie kann das sein? Du kannst nicht mal mit Frauen sprechen. Zwei Worte. Taube Tussi.

DJ. Mehr Infos unter Codex. Jetzt weiß ich nicht mehr, ja. Codex Club in Aachen. Wow! Die schreiben es aber auch nicht mehr da drauf, Menses King. Ah, DJ Matrix, jetzt fällt mir das ein. Alles klar. So, 22.21 Uhr, hier ist immer noch euer Charlie. Mami, erzähl mir noch eine gute Nachtgeschichte. Es war einmal ein alter Schweinehund. Nein, nicht schon wieder von Charlie. Jackson, Robbie Williams und so weiter. Alles in diesem Song drin. Immer freitags von 19 bis 23 Uhr. Charlie 2000 hier bei Hitradio. Übrigens dem einzigen Mann, bei dem man vom Zuhören schwanger werden kann. Ein Moderator, der meiner Ansicht nach ja übrigens rezeptpflichtig sein sollte, weil er konstant die zulässigen Schleim- und Laberwerte überschreitet. Hey, Mann! Hey! Hey, hey, hey! Hey, Leute! Hey! Hey. Hey, was ist denn das da? Hallo zusammen. Ich bin Monty, der Station Manager. Hey Leute! Hey Leute! Super gut drauf. You could travel the world, but nothing comes close. Turn it up, cause it's getting heavy. I'm wild, wild, West Coast. These are the girls I love the most, most, most. Ja, wir haben gleich 22.32 Uhr. Hallo, Nachtschwärmer. Wie geht's da draußen im weiten Radioland? Alles klar? Ich habe wieder Diskussionen ohne Ende mit meinem Freund Erl über seine Highschool-Zeit. Aber das ist längst vorbei, Erl. Komm, vergiss es. Wer diesen Namen nicht kennt, Bundy. Bundy! Ja. Al Bundy. Gewinner der Stadtmeisterschaft 66. 4 Touchdowns. Also, hast du gehört, 66, Mann, Al. Das wird lange her. Auf dem ich 4 Touchdowns in einem einzigen Spiel geschafft habe. Ja. Kesse Cheerleader, die in ausgestopften BHs und kurzen Miniröckchen gesungen haben, jetzt oder nie, jetzt oder nie, gib den Ball zu Al Bundy. jetzt oder nie, gib den Al zu Ball Bundy. Charlie, jetzt reicht's aber, mach Platz. Ja. Achtung, Nachtschwärmer, hier ist Al Bundy. Ein Schuhverkäufer übernimmt jetzt die Sendung. Rette sich, wer kann. Ich sehe wunderbare Stimmen. Ich sehe verrückteste Rockband der Welt. Hitradio. Hitradio. Einfach nur ran. Oh Mann, das ist der Wahnsinn. Der fantastische Freitag. Und ich grüße alle, die noch dran sind. So, die doofe Witzecke. Manfred sitzt im Café und hat ganz schnell gemerkt, dass das Mädchen, die Blondine, vis-à-vis gegenüber kein Slip anhat. Geschickt zieht er sich die Schuhe und die Socken aus und fängt mit seinem großen Zeh drüben an, bei dem Mädchen zu spielen zwischen den Füßen. Eine Woche später muss er zum Arzt, weil er ein Jucken am Zeh verspürt. Der Arzt, der untersucht ihn und sagt, ja, tut mir leid, aber Sie haben einen Tripper am Zeh. Der muss sich selber lachen jetzt. Da sagt Manfred, ah, Herr Doktor, sowas gibt es doch gar nicht. Doch, haben Sie eine Ahnung? Gestern war ein Mädchen hier, die hatte Fußpilz an der Dose. Zufälle gibt's. Ja, ja, ist ja gut. Dankeschön, Shakira. Ja, immer freitags. Station Manager. Mom, die Party ist kacke. Wen interessiert er? Tonight, I rock you out like a DJ. Now pussy.

Jetzt geben wir nochmal richtig Gas hier. Ich kämpfe für mein Recht, Partys zu feiern. Ah, der gehüllte Blitz persönlich. Was soll der Scheiß? Was wir noch tun können, das finde ich das Allerschönste. Feels warmer sleeping here alone. You know I dream in color and do the things I want. You think you got the best of me, think you've had the last laugh, but you think that everything good is gone. Think you left me broken down, think that I'll come running back. Baby, you don't know me cause you're dead wrong. Ja, nach schon mal, meine Minuten sind gezählt. Ich wünsche allen ein schönes Wochenende. Genau. Al, was gibt's denn wieder? Er macht Werbung für sich, oder? Ein Schuhverkäufer von Gottes Gnaden. Das ist mein Jahrzehnt. Das ist das Bali-Jahrzehnt. Ja, ja. Frage, mit wem würden Sie lieber die Nacht verbringen? A, Ihrer Frau oder B? B. Da. Friday's here, people. What the fuck? There's a stranger in my bed. There's a pounding in my head. Glitter all over the room. Pink flamingos in the pool. I smell like a mini bar. DJ's passed out in the yard. Bobby's on the barbecue. This a hickey or a bruise. What the fuck? When the night falls down, I'll wait for you and to come around. And the world's alive with the sound of you on the street outside. Wie gesagt, alles ein schönes Wochenende, eine schöne Woche. Das Wetter wird bestimmt wieder schöner. Mann, seht euch die Beute an! Wow. Für eine Handvoll Dollar die volle Dröhnung. Action, Bier und Silikon. Hallo! Knallhart. Sternzeit 9521,6. Wir bringen euch in das unentdeckte Land. Das ist der heißeste Start ins Wochenende. Ganz klar. Wir katapultieren dich in die Freitagnacht. Action zwischen Himmel und Hölle. Der heißeste Start ins Wochenende. Der Action-Freitag. Pausenlos. Adrenalin pur. Jetzt geht es ab, ab, ab, ab. Heute steigt eine Party in dieser Stadt, Stadt, Stadt, Stadt. Die ganzen Leute, die sind schon da, da, da, da. Das wird eine Feier, wie es früher war, war, war, war. Wir drehen das Soundsystem mal laut. So richtig laut und laut und laut, yeah. Es wird gefeiert, werft die Hände hoch und sing hey, oh, gotta let go. Wir machen Stimmung, denn jetzt geht es los. Singen, hey, oh, baby, let's go. Seid ihr bereit heute Nacht? Wir haben was mitgebracht, also nehmt euch in Acht. Das wird ne geile Nacht. Wir brauchen den Beweis, also dreht euch im Kreis, damit auch jeder weiß, dass hier ist heißer Scheiß. Seid ihr bereit? Mein Freund Erl, wir werden uns jetzt auch verabschieden, wir zwei. Hä? Was meinst du dazu? Die Schuhe, zeig die Schuhe! Ach, ich bin da voll ins Ganz. Erl, wir verabschieden uns, sag auch was. Erl. Nur wenn es wirklich ein Abschied ist. Es ist einer. Wir machen Stimmung, denn jetzt geht es los. Singen, seid ihr bereit heute Nacht? Wir haben was mitgebracht, also nehmt euch in Acht. Das wird ne geile Nacht. Wir brauchen den Beweis, also dreht euch im Kreis, damit auch jeder weiß, dass hier ist heißer Scheiß. Rob und Chris zuletzt hier mit ein Teil Gruß. Mashup. Spezial. Und dranbleiben jetzt nach den Nachrichten. Jetzt schaltet es gleich um. Nein, es kommen nicht mal Nachrichten. Schaltet gleich um ins Codex. Und der Welt. Hitradio Ohr, die Nachrichten. Im Studio Friederike Breie. Die erste Fußball-Bundesliga ist in ihre 50. Saison gestartet. Im Auftaktmatch gewann Meister Dortmund gegen Bremen mit 2:1. Das erste Tor in der Jubiläumssaison machte Marco Reus in der 11. Minute. Den Ausgleich für Bremen erzielte in der 75. Minute Theodor Gebrselassie. Mario Götze schoss den Dortmunder Siegtreffer rund 10 Minuten vor Schluss. Die Osloer Richter werten die Attentate von Anders Breivik mit 77 Toten als Terrorhandlungen. Zweifellos hätten die Taten ernsthafte Furcht in der Bevölkerung erzeugt, heißt es in der Urteilsverkündung. Zuvor wurde die Höchststrafe verkündet, 21 Jahre Haft und Sicherungsverwahrung. Bei den Beobachtern im Gerichtssaal war die Erleichterung groß. Nach allem, was wir von Breivik gehört haben, glaube ich, dass er ganz klar zurechnungsfähig ist. Deswegen hat mich das Urteil auch nicht überrascht. Ich weiß, dass international oft nicht verstanden wird, wieso er nur zu 21 Jahren verurteilt wird. Aber so ist es nun mal bei uns in Norwegen. Alle hier sind heute erleichtert und können nach vorne schauen. Ich weiß nicht, ob es richtig oder falsch ist, aber es war das folgerichtige Urteil. Ich bin nicht überrascht, ich bin erleichtert, vor allem für alle Angehörigen, dass das Gericht Breivik für zurechnungsfähig hält. That the court has found him sane. Die Anwälte Breiviks halten eine Berufung für unwahrscheinlich. US-Radlegende Lance Armstrong ist lebenslang gesperrt. Außerdem strich die amerikanische Anti-Doping-Agentur alle Ergebnisse des siebenmaligen Tour de France-Siegers. Armstrong hatte die Tour von 1999 bis 2005 gewonnen. Der 40-Jährige hatte zuvor angekündigt, sich nicht mehr gegen die Doping-Vorwürfe